Während Benko die Ex-Politiker Ole von Beust, ehemals CDU-Bürgermeister der Stadt Hamburg, und Ex-Außenminister Joschka Fischer, Bündnis 90 Die Grünen, als Meinungsbeschaffer für seine Bauprojekte in Hamburg und Berlin einspannt, holte er sich zusätzlich für das Warenhausgeschäft zwei echte Salonlöwen, den Berliner Unternehmer Harald Christ und den Rechtsanwalt Stavros Konstantinidis. Christ, ein 1,90 Meter Mann mit lichtem Haar und freundlichem runden Gesicht, ist in der Bundespolitik bestens vernetzt. Als Jugendlicher startete er bei den Jusos eine politische Karriere. 2009 war er im Bundestagswahlkampf im Schattenkabinett vom damaligen SPD-Fraktionschef und heutigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier als Wirtschaftsminister vorgesehen. Ende 2019 trat er aus der SPD aus, schloss sich der FDP an und wurde von liberalen Chef Christian Lindner als Bundesschatzmeister vorgeschlagen und auf einem außerordentlichen Bundesparteitag gewählt. Den Wechsel begründete Christ mit einem Linksruck seiner alten Partei. Christs Büro liegt direkt am Kurfürstendamm in Berlin. In seiner Altbauwohnung empfängt er regelmäßig Unternehmer, Chefredakteure und Politiker. Noch im Oktober 2022 bringt er in seinem Berliner Salon, einer Veranstaltung zum lockeren Netzwerken und persönlichem Kennenlernen, Benko mit der damaligen Bürgermeisterin von Berlin zusammen, Franziska Giffey. Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020 saß Christ für Benko im Aufsichtsrat von Galeria. Er pflegte insbesondere die Kontakte zur Arbeitnehmerbank. Den damaligen Verdi-Boss Frank Bsirske bringt er mit Benko zusammen. In München macht Stavros Konstantinidis die Termine für den österreichischen Betonklotzer. Ein einflussreicher Anwalt, nicht zuletzt aufgrund seiner Frau. Saskia Greipel Konstantinidis ist die Tochter des verstorbenen langjährigen Präsidenten der Industrie- und Handelskammer in München und Oberbayern. Erich Greipel gehörte der Geschäftsführung der Metro an. Später saß er in deren Aufsichtsrat ebenso wie im Kontrollgremium von Kaufhof. Wenn die Familie Greipel Konstantinidis einlädt, wie etwa zum 50. Geburtstag der Frau, erscheint die Münchner Busserl-Busserl-Gesellschaft. Vor allem aber kommen Menschen von Gewicht und Geltung, von Landtagspräsidentin Ilse Aigner bis hin zum bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. René sei gelegentlich bei Abendessen des Ministerpräsidenten eingeladen gewesen. Dann habe er mit Söder am Tisch diniert, erzählt ein Ex-Signa-Manager. Mit Corona verändert sich auch das Verhältnis Benkos zur Politik. Er wird vom Retter der Innenstädte zum Bittsteller. Vor dem Ausbruch der Pandemie hofften Benko und seine Signa-Truppe noch, durch die erwarteten Fusionssynergien von gut 380 Millionen Euro bei Karstadt und Kaufhof erst einmal ohne große Schließungen von Häusern davonzukommen. Von Insolvenz war nicht die Rede. Doch das besorgte dann der Lockdown Mitte März. Deutschland testete und impfte sich gegen Corona. Die Warenhäuser benötigten eine lebensspendende Geldinfusion. Benko schoss 140 Millionen Euro ein. Nur so war ein Schutzschirmverfahren möglich, bei dem, anders als bei einer kompletten Pleite, der Eigentümer weiter das Sagen hat. Das Schutzschirmverfahren bietet Benko, neben dem Risiko des schlechten Images, auch Chancen. Mietverträge können schneller gekündigt, Mitarbeiter leichter entlassen werden, die ohnehin geplante Sanierung kann radikaler und im Zeitraffer erfolgen. Signes Mann für das Schutzschirmverfahren ist ein alter Bekannter Benkos, Arndt Geiwitz, der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, der breiten Öffentlichkeit aus der Schlecker-Insolvenz bekannt. Benko beschäftigte Geiwitz erstmals 2013 beim Karstadt-Kauf. Da ließ er ihn die Finanzen prüfen. Bei der Übernahme der Otto-Tochter Sportcheck half er ebenso aus. Nun soll er bei Galeria das Warenhausgeschäft neu sortieren. Am Ende werden rund 40 Filialen schließen. Niemand der Top-Kräfte habe ja Erfahrung mit einem Schutzschirmverfahren gehabt, sagt ein Handelsmanager. Geiwitz hingegen hätte gewusst, wie man schnell ein Schutzschirmverfahren aufsetzt, wie man den Gläubigerausschuss kontrolliert, welche Personen man reinholen muss. Das habe er alles sehr schlau gemacht. Später werden Betriebsräte der Warenhauskette Geiwitz vorhalten, er habe nicht im Sinne von Galeria saniert, sondern für Signa. Während die meisten Vermieter der Galeria-Häuser beträchtliche Mietkürzungen zugestehen, bleiben die Verträge mit Signa als Vermieterin unberührt. Geiwitz bekräftigte mehreren Beteiligten gegenüber, keinen Spielraum gehabt zu haben. Benko sei da knallhart gewesen. Denn eine Korrektur der Mieten nach unten hätte sofort Wertkorrekturen bei den Immobilien der Signa ausgelöst und damit wohl die bisherigen bilanziell ausgewiesenen Gewinne in Verluste verwandelt. Wie sich bereits 2 Jahre später herausstellen sollte, reichte der Sanierungsplan von Geiwitz nicht aus, um dem Patienten Galeria auf Dauer das Überleben zu sichern. Nach der ersten Insolvenz folgt eine zweite. Im Oktober 2022 tritt das Galeria-Management erneut den Weg zum Amtsgericht Essen an. Wäre Galeria ein Musikstück, zugegeben ein melancholisches in Moll, man bräuchte nur die Wiederholungstaste zu drücken. Wieder werden Filialen geschlossen, wieder verlieren Menschen ihren Job, wieder verzichten Vermieter auf einen Teil der Mieten und wieder bleiben die Mietverträge von Signa weitestgehend unberührt. Als Kompensation stimmt Benko einer Zahlung in Höhe von 200 Millionen Euro zu. Wieder ist es Geiwitz, der Galeria mit durch das Schutzschirmverfahren führt. Am Ende destillieren sich klar die Gewinner und Verlierer der Galeria-Insolvenzen während und kurz nach der Corona-Pandemie heraus. Im ersten Insolvenzverfahren fallen 81,4 Millionen Euro für Beratungshonorare an, 41,5 Millionen davon waren Aufwendungen für das Schutzschirmverfahren. 39,9 Millionen flossen im anschließenden Insolvenzverfahren. Einen großen Teil davon kassieren Geiwitz und seine Leute. Im zweiten Verfahren sind es rund 52 Millionen Euro.